Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg wurden am 27. Juli im Ehrenhain der Revolutionäre auf dem Berg Taesong, dem Ehrenhain der Patrioten Sinmiri und dem Ehrenhain der Gefallenen des Vaterländischen Befreiungskrieges die Kränze niedergelegt. Auf den Kranzniederlegungspodesten der Ehrenhaine waren die Kränze im Namen von Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee zu sehen. In den Ehrenhainen stand die Ehrenwache der Koreanischen Volksarmee. An den Zeremonien zur Kranzniederlegung nahmen teil Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDRK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und weitere führende Kader der Partei und des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der Koreanischen Volksarmee und der Koreanischen Volkstruppen des Innern und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang.